Schönen guten Abend, hallo. Wie immer pünktlich bei den Weltraumaffen besprechen wir heute mal in einem kleinen Sonderstream einen Vortrag von einer Frau, die wir sehr verehren für ihre intellektuelle Integrität. Ihr Vortrag steht unter dem Zeichen Humor im digitalen politischen Debatten und Humor, den muss man immer sehr ernst nehmen, weil Kartoffel und handelt damit. Individuelle Ingredität. Ja. Wann sie nicht sofort aufhört, euch lustig zu machen. Hallo Dunkelheit, meine alte Freundin. Wir sind wieder hier, um uns wirklich zu unterhalten. And the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, echoing the sound of silence. Ja, die gute alte Stille. Ah, ich freue mich schon richtig auf den, auf jetzt hier so. Also die Ingrid, die liefert eigentlich immer. Das muss man ja schon lassen. Also, früher war ja da, wo heute Republika ist, auch Stille. Man kann sich fragen, ob das nicht besser gewesen ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber weißt du, so eine Echokammer, die sich da trifft und wo schon leichte kritische Fragen als Haram gesehen werden, das hat schon was, weißt du? Haramsment. Das ist da noch keiner drauf gekommen. Ja, seid ihr soweit? Ich habe es mir auch tatsächlich diesmal noch gar nicht angeguckt. Also es ist sehr, sehr selten, dass ich was abspiele, wo ich selber noch gar nicht weiß, was ich bekomme. Aber also ich lese gerade den Klassiker Extraordinary Popular Delusions in the Madness of Crowds von Charles McKay von 1841 und ich bin gespannt, ob ich Parallelen entdecken kann zum Humor in der digitalen politischen Debatte. Ja, auf jeden Fall Humor aufpassen, ne? Wenn der Humor in die falschen Hände fällt, was da passieren kann. Ja. Das spielt dann den Komikern in die Hände. Humoristische Massenvernichtungswaffen. Wie zum Beispiel das NPC-Meme. Nee, gut, ich meine, nicht umsonst hat ja auch die berühmte Lyrikerin Sibylle Berg geschrieben, Memes haben die Kraft eines Atomschlags. Auf jeden Fall. Also Atomwitze sozusagen, die, weißt du, so Witze wie früher haben die Japaner gelächelt, heute strahlen sie. Was so Atomwitze. Ha ha ha ha. Ich gebe noch nicht vor jetzt. Hallo, schönen Abend. Hallo, Mama. Hallo, Mammon. Ich bin übrigens der Abel. Hallo, ihr habt mich vielleicht schon einmal gehört, aber auch nur einmal. Der Abel ist bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Er war zum Beispiel das Äffle bei Äffle und Pferdle. Ja. Okay, ich starte mal. Oh, zu viel. Hat die nicht schon mal gesprochen bei der Republika? Mama, du stellst die besten Fragen. Humor hilft uns, Schlimmes zu verarbeiten, auch in der politischen Debatte. Humor hilft uns zu lachen, auch wenn es nicht lustig ist. Wenn zum Beispiel Donald Trump ins Weiße Haus einzieht. Ich habe Orange Man Bad, sofort im ersten Satz. Wenn zum Beispiel Donald Duck in die Geldspeicher einzieht. Eine Aufnahme vom Tag, als Trump ins Weiße Haus einzog. Zur Erklärung, Trump ist Sauron. Gerade als Trump neu im Amt war. Also Sauron. Was habt ihr eigentlich? Ihr habt Harry Potter, dann habt ihr Herr der Ringe und dann habt ihr noch Hitler. Nee, Moment mal, Herr der Ringe gehört denen nicht. Das kannst du mal vergessen, das ist viel zu alt. Die können Harry Potter gerne haben und diesen Game of Thrones Scheiß auch. Star Wars auch. Jein, die nicht alles, gerne, aber alles nach 1984 von Star Wars können sie auch haben, aber ja, aber ich meine, guck mal, ich nehme ja fiktive Story XY, die weit bekannt ist, weil in der Metapher ist klar, wer der Bösewicht ist. Dann mache ich da Lauge drüber und dann habe ich, ha, politischen Humor gemacht. Ich bin so witzig. Haha, da ist ein Auge. Haha, haha. Orange Man Bad. Haha, haha. Und das noch ganz frisch war und viele von uns fassungslos waren, war Humor ein Ansatz, damit umzugehen. Viele können sich sicher noch an den Satz erinnern, America first, America first, den er häufig sagte und der auch oft aufgegriffen wurde. Es gab viele Reaktionen darauf. Mir gefiel ja am besten die deutsche Reaktion auf America first. America first, na und? Germany firster. Ich muss eines vorweg sagen. Ja. Ist es nicht auch Haram, weil Förster und Wald und Nationalgefühl, weil Wald oder irgendwie was? Aber Schwarz-Rot-Gold ist doch auch Haram. Ja, da es muss so einen Weg geben, dass das jetzt unterdrückender Imperialismus ist oder so. Waffen. Naja, man kann ja wie die Dame, die vorträgt, einfach die Augen zumachen. Und dann stellt man sich eigentlich einfach vor, was man sieht. Aber es muss auch erlaubte Witze geben irgendwie. Nein. Naja, über weiße Männer und so. Das passt doch schon fast dann. Dem Förster. Ja, schon daran. Gesang, viel besser werden meine Witze nicht. Und ich muss auch sagen, dass es gut sein kann, dass ich manche Pointen so ein bisschen verhaue und dass manchen Witz nicht sonderlich gut von mir erzählt wird. Und zum Teil werde ich auch Witze einbringen, die nicht wirklich lustig sind, die rassistisch oder sexistisch sind. Denn mich interessiert diese... Weil ich darf das. Bei den anderen muss man es aufzeigen, dass es strukturelle Gewalt ist und ich darf das, weil Gründe, weil ich zeige etwas auf. Sehr gut. Ich mag die Dame. Komischer Disclaimer auf jeden Fall. So wird kein Stand-Upper mehr aus dir. Die Ambivalenz von Humor. Humor kann uns trösten, aber Humor kann auch verletzen. Humor kann in politischen Diskussionen als Instrument eingesetzt werden. Und darüber möchte ich heute reden, konkret über drei Dinge. Einerseits den Humor in der Netzdebatte. Die dunkle Seite des Humors. Oh Gott. Also, so mehr auf die dunkle Seite des Humors genau. Und du wirst ein Weber. Lach über diesen Witz und du hast deinen langen Weg zur dunklen Seite abgeschlossen. Der neue Humor, der Humor schlägt zurück, die Rückkehr des Humors. Nein, aber so fängt es an, du hörst einen Witz von der dunklen Seite des Humors, dann gehst du auf YouTube und dann tut dich der Algorithmus radikalisieren. Und so entstehen die neuen Rechte. Oh Gott. Die werden gefarmt durch Humor mit dem sauren Auge. Die Macht des Humors. Ja. Oh Gott. Also, dass diesen Leuten auch nicht irgendwie auffällt, irgendwann mal, dass sie dieses ganze Machtprisma vielleicht einen Ticken zu weit getrieben haben. Dass man vielleicht irgendwie nicht in jede Scheiße irgendwie rein... projizieren muss, dass es nur ein Machtgefälle ist oder was weiß ich nicht was, wenn sie irgendwie aufschreiben, die Macht des Humors. Nein, Macht was? Überall ist die Macht. Es gibt keinen machtfreien Diskurs. Es gibt auch keine gewaltfreie Kommunikation. Wir brauchen eine ewige Revolution, um die Machtgefälle zu befreien. Und selbst dann schaffen wir das eventuell nicht. Aber wir müssen es versuchen für die Gerechtigkeit. Schon die Nazis haben ja versucht, in so unterirdischen Forschungslaboren so einen Überhumor zu erzeugen. Muss man wissen. Überhomer aus Griechenland. Was macht ihn besonders? Macht ihn etwas besonders? Zweitens, die dunkle Seite des Humors, denn es gibt auch rassistische und sexistische Witze und mich interessiert, wie wirken die? Und drittens gehe ich auch auf die Macht des Humors ein. Nämlich meistens wirken die darüber, dass die lustig sind. Einer lacht, ja. Wie wirken die? Ja... Vor jedem Essen eine Tablette und dann danach keine schweren Maschinen bedienen. Ja. nämlich in einem positiven Sinne. Ich gehe auf die Frage ein, welche Chance stellt Humor dar, wenn wir an einer politischen, aufgeklärten, respektvollen Debatte festhalten wollen? Denn ich glaube, da stellt Humor schon eine Chance. Humor hat Chance, Leute. Humor ist nicht nur schlecht, Leute. Humor hat auch was Gutes. Respektvoller Diskurs. Humor ist Lockerheit machen. Humor ist eine Hierarchie erkennen und die ein bisschen zähmen, dadurch, dass man einen lustigen Witz erzählt. Ja. Das ist Humor. Die Mächtigen entmächtigen. Und manchmal sind es dann halt auch Linke, weil die Linke ist nicht unmächtig oder ohnmächtig. Und, oder die Progressiven, meinetwegen. Aber ja. Da, wir sollten das Witze machen, nicht nur den Rassisten und den Sexisten überlassen. Humor kann auch subversiv und er kann auch intelligent sein. Aber gehen wir gleich auf den ersten Punkt ein, Humor in der Netzdebatte. Was ist das? Gibt es überhaupt so etwas wie Humor in der Netzdebatte? Das ist ein ganz anderer Humor als der normale Humor. Ja, es ist dieser digitale Humor. Ja, der geht entweder 1 oder ne, gar nicht 0. 1, 0, 0, 1. Ich glaube schon, es gibt ein paar Spezifika des Humors in der digitalen Kultur, in der Netzcommunity. Ich sehe drei Aspekte. Humor der Netz-Community ist oft besonders skurril, er ist besonders albern und Menschen, die damit nichts anfangen könnten, die denken sich, bitte, was ist das jetzt schon wieder? Zweitens, das liegt auch daran, der Humor der Netz-Community baut oft auf popkulturellen Anspielungen auf Zitaten und wenn ich die nicht verstehe, verstehe ich den gesamten Witz nicht. Und drittens... Oh. Nein. Was ist auch daran besonders? Ich meine, irgendwelche In-Jokes erzählt sich doch jeder mit seinen Freunden irgendwie. Ja. Aber die in der Humor im Internet ist besonders skurril, ja. Ich glaube, das ist ganz besonders. Der Humor im Netz ist oft etwas Kollektives, also es geht um ein gemeinsames Witzemachen. Und wahrscheinlich ja, was denken. Denn? Ich erzähle mir ja auch nicht zu Hause selber einen Witz. Ich meine, ist Humor nicht irgendwie immer kollektiv? Also man schafft so Witze ausdenken, das ist nicht so einfach. Oh, sich schon viele oder erahnen schon viele, worauf ich anspiele. Ich rede besonders von Memes. Das wissen die meisten hier sicher. Memes sind Memes ein Konzept. Internet-Vortrag 2019. Es gibt Memes, es gibt lustige Bilder im Internet. Läuft. Und die haben auch dunkle Seiten, weil lustige Bilder, da musst du aufpassen. Also nachher tust du dich radikalisieren durch den YouTube-Algorithmus. Also, weil Internetbildchen. Hebt aus der Biologie, wo es darum geht, einen Gedanken in unterschiedliche Formen zu übertragen, also dass ein Gedanke auch von Mensch zu Mensch überspringen kann. Und im Netz sind Memes eben diese Bilder, Videos, Texte, die immer wieder neu überarbeitet, neu erfunden werden. Das Witzige an Memes ist nicht, dass etwas Neues erschaffen wird, sondern dass aus etwas Bestehenden etwas Neues gemacht wird. Und ich bringe jetzt ein ganz simples Beispiel. Sorry, dass ich das älteste und bekannteste Meme überhaupt bringe. Ich bringe wieder Herr der Ringe. Das ist das One Does Not Simply Meme. Und das wissen hier sicher die meisten, aber das zeigt eine Szene aus Herr der Ringe, wo die Gefährten zum ersten Mal zusammensitzen und Boromir sagt, das ist Boromir, das ist eher eine schlechte Idee, nach Mordor zu gehen, dort wo Sauron ist. Das ist ziemlich verrückt. Wortwörtlich sagt er, One Does Not Simply Walk into Mordor. Und das war der Beginn des Memes. Und was ich jetzt gerade mache, ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Das war der Beginn des Memes, als der Boromir das gesagt hat damals. Ja, das war der Beginn des Memes. Und dann hat der Peter Jackson das ausgedruckt und hinterher an die Leute verteilt, oder was? Ja. Ingrid. Ich habe eher so ein Lord of the Flies-Feeling von der Republika. Progressiver Lord of the Flies, aber ja, egal. gerade ein Meme. Es tut mir sehr leid. Ich habe eigentlich so die oberste Regel der Meme-Kultur verletzt. Ich habe versucht, ein Meme zu erklären. Memes leben ja, davon, erklären ist nicht so, ne? Dass sie nicht für jeden zugänglich sind. Und Memes leben davon, dass sie immer irgendwas Überraschendes haben. Memes leben von der Überraschung. Ja, jetzt wenn ist ich, die peinliche also Stille, wo sie eigentlich mit Gelächter gerechnet hatte. Naja, zwei, drei Leute haben wir auch gelacht. Aus dem Hintergrund, ne? Zwei Komponenten zerteilen sollen, da würde ich sagen, erstens der Wiedererkennungswert. Also das Lustige ist, dass wir alle wissen jetzt, dass es Boromir und den Kontext kennen. Das ist schon ein bisschen eine Freundnis, die da schon kommt damit. Und zweitens die Überraschung. Was ist das für ein Niveau? Das ist eine Netzkundgebung. Das tut weh. Es ist widerwärtig intellektuell. Das ist wie wenn du beim Chaos Computer Club den Leuten erklärst, was eine Maus ist. Eine Maus ist ein Eingabegerät. Ja, das ist so out of sync. Das ist ein Publikum. Früher hatte man Mäuse mit Kugeln. Bleiwasser, Blei in den Leitungen. Damit kann ich es mir erklären. Ich mir nicht. Ja, Österreich an sich halt auch. Aber ja, 5% wieder von unseren Zuschauern weg. Dinge miteinander verbunden werden im Humor, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Herr der Ringe und Typologiefragen im Internet. Typografie heißt das Ding. Haben relativ wenig miteinander zu tun. Und das nennt man Cognitive Shift. Kognitive Verschiebung. Viele Witze arbeiten damit, dass sie Dinge zusammenbringen, die eigentlich nicht zusammengehören. So wie ach du Kacke, echt, das ist so also unsagbar basic, was sie da steht. Warum hat sie von nicht analysiert? Das ist das dritte Mal, dass sie da eingeladen wird. Sie hält das dritte Mal zum gleichen Thema einen Vortrag. Und sie fängt wieder, die fängt eigentlich früher an als die letzten Vorträge, bei Adam und Eva praktisch. Jetzt verstehe ich auch dieses Linksliberal-Ding. Dinge, die nicht zusammenpassen, versteht ihr? Das ist ein Witz einfach. Und man dann freudig erstaunt ist. Das ist die Art, wie Memes funktionieren. Und das Tolle ist, diese Art, wie Memes funktionieren, die kann man ganz wunderbar für politische Debatten einsetzen. Denn der Cognitive Shift, die kognitive Verschiebung funktioniert mit allen politischen Themen. Das haben wir heuer, dieses Jahr, in der Urheberrechtsdebatte. Ich muss immer alles für die deutschen Anwesenden übersetzen, was ich rede. Ich hoffe, es gelingt mir halbwegs. Dass Memes die Politik bereichern können, haben wir heuer in der Urheberrechtsdebatte gesehen. Wie auch immer sie dann ausging. Wir haben gesehen, ich war zumindest... Ja, dieses Jahr. Du bist sehr beeindruckt. Ja. Nicht? Ich glaube schon, doch. Bei den Österreichern heißt das so. Und dann gibt es ja noch einen Heurigen. Das ist, Also ich finde, dass man heuer auch für einen Tag sagen kann, den aktuellen. Ich denke, das ist einfach so, dass es sowas wie der aktuelle Zeitpunkt ist. Heutzutage so eine Art. Habe ich das verstanden? Aber gut, was sind die Zuschauer? Gucken wir mal. Ja, vielleicht im übertragenen Sinne. Aber jetzt erklären wir ja auch schon wieder Sachen. Aber das keine Witz. Halt Heuristik. Das keine ist mir auch alles nicht gefallen. Also mir ist das nicht geheuer, auf jeden Fall. Das kann ich dazu sagen. Aber was ich nie verstehe, ist, wenn man sowas erklärt, warum geht sie nicht auf sowas ein wie Susan Blackmore, The Meme Machine oder Davanizing Culture Status of Mimetics as Science. Also Mimetik. Weil sie eine gute ist. Sie beruft sich nur auf sich selbst. Sie ist halt eine Koryphäe und das musst du einfach mal anerkennen, Abel. Das sind alles originelle Gedanken, die Frau hat. Weil das ist so unglaublich hart an der Oberfläche gekratzt, dass es es schmerzt wirklich. Oh Gott. Die will wohl Sachen Leute für ihre Sache anheuern. Ja. Genau. wie viel Kreativität in die politische Debatte eingebracht worden ist. Und da gab es auch diesen Cognitive Shift, dass diese alberne Internetkultur plötzlich mit so etwas Drögen wie dem Internet und mit dem Urheberrecht in Verbindung gebracht wurde. Ich zeige noch ein Meme, sicherheitshalber, das kennen wahrscheinlich viele. Es ist, finde ich, eines der besten Memes aller Zeiten, Surprised Pikachu. Wenn Sie nicht wissen, wer Pikachu ist, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Das würde jetzt zu lange dauern. Aber es ist ein sehr beliebtes Meme im Internet. Und es würde zu lange dauern. Ein Satz, es ist eine Figur aus einer TV-Serie, die geschaffen worden ist, um Spielzeuge zu verkaufen. Bam. Ja, OMG. Das kannst du nicht erklären, aber Meme kannst du erklären. Was mich beeindruckt hat, war, wie in Deutschland speziell Memes plötzlich zu physischen Gegenständen geworden sind und wie manche YouTuber wirklich sogar physische Demos mit Memes bereichert haben. Ich zeige mein liebstes Meme von einer Demo, von der Demo in Berlin her, gegen die Urheberrechtsveränderung. Ein junger YouTuber namens Big Bang Bowser hat selbst Pikachu aufgemalt. Also er hat Surprise Pikachu aufgemalt und er schreibt, es geht los, Berlin gegen Artikel 13 und so weiter. Ich finde das großartig, wie Memes plötzlich Teil der politischen Debatte werden. Und ich möchte sagen, was ich an diesem Bild besonders toll finde. Ich finde nicht nur schön, dass er Surprise Pikachu aufgemalt hat. Ich finde das Tollste ist, dass er versucht, selbst so reinzuschauen wie Surprise Pikachu. Weil das ist schon die... Ich bin halt leicht zu unterhalten. Gell? Das Tollste ist. Wie du einen Löffel hältst, ist auch ein Meme. Das Meme gab es vor dem Internet. Ah! Hilfe! Ich brauche Bier. Ich dachte, die hohe Schule, wenn man versucht, selbst zu Meme zu werden, also ein Teil des Ganzen. Das Schöne ist an der Netzkultur, dass sie uns ermöglicht, die politische Debatte ein bisschen wilder zu machen, ein bisschen ungewöhnlicher. Das Problem ist nur, das heißt nicht, dass das automatisch funktioniert, dass ich nur, weil ich den besseren Witz habe, ich die Abstimmung gewinne. Wir wissen alle, wie das ausging. Ungefähr so. Das heißt, Humor ist natürlich keine Wunderwaffe. Nur weil man einen guten Witz hat, setzt man sich nicht immer durch. Das sollte man auch nicht glauben. Auch der beste Witz der Welt wird Menschen nicht überzeugen, die davon nicht überzeugt werden wollen. Und das führt mich zu einem wichtigen Punkt. Dann ist das alles, was du da redest, ja Blödsinn. Weiß ja nicht, wo das Problem sein soll. Eben, dann kann man ja Witze machen, wie man will. Wenn jemand einen festen Stand hat, dann lässt er sich davon ja eh nicht beeinflussen. Ist doch gut, Ingrid. Tschüss, danke. Ja, aber ich glaube ja, die dunklen Memes, die sind natürlich viel mächtiger. Ja, und die schwachen Menschen. Wisst ihr, dieses NPC-Meme heißt, das ist dehumanisieren. Und dann hast du da einen Saal von Leuten, die nicht aufstehen und den Vortrag verlassen. Aber das Meme nicht real sein. Aber Ewe, ich hab grad gelernt, das Tollste ist, wenn du selbst das Meme wirst. Ja. Alles Memes im Raum, alles NPCs. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, wie ich die Zunge rausstrecke und die Stinkefinger in die Luft. Das wäre das Tollste. Wir lachen, das sagt sehr viel darüber aus, wer wir sind und wo wir stehen. Und das wirklich Tragische ist, wenn ich mir manche Witze auch im Internet ansehe, dann sehe ich, dass viele Menschen Rassismus und Sexismus extrem lustig finden. Das ist ein Typ von Humor, gerade auch im Netz. Oh Gott. Es gibt eigene Seiten, wo solche Witze... Dumm. Dass man das auf andere Art ja gar nicht besprechen kann, das Thema. Also kaum. Der Grund, warum das lustig ist, ist, weil es verboten ist und schlecht ist und blöd ist. Deswegen ist es lustig. Naja, das würde ich jetzt gar nicht mal so negativ darstellen, weil es gibt ja schon immer Witze über Ostfriesen oder... Ich weiß nicht, ob die Österreicher auch sowas wie Ostfriesen haben es gibt Witze über Grenzen hinweg, was weiß ich, dass Franzosen Witze über Deutsche erzählen und Deutsche Witze über Franzosen und so. Ist das schon Rassismus oder ist das noch erlaubt, Ingrid? Oder darf man über einen Blondinenwitz noch lachen? Oder ist darf der man über die eigene Nationalität Witze machen? Wie ist das denn damit? Warum haben die Badenser einen krummen Rücken? Weil die Schwaben auf den zur Arbeit reiten. Nein, das ist ja auch verbindend, wenn du so etwas erzählst. Wenn die reproduziert, glaube ich. Weißt du, da gibt es die Rhetorikkurse oder da gibt es einen Witz über Schwaben und dann kommst du besser miteinander klar. Das hat ja auch was Entwaffnetes. Sozusagen die Unterschiede zwischeneinander, die werden ja dadurch auch ein Stück weit entwaffnet, dadurch, dass du so einen Witz reißt. Und dann so, haha, ja, lustig. Nein, Ewe, die Kommunikation muss von den guten Menschen richtig vernünftig in die richtigen Bahnen gelenkt werden und überwacht werden und eingeschränkt Gut. werden, weil ansonsten denkst du nachher noch lauter Sachen, die falsch sind und so. Oh. Witze nachzulesen sind. Ich lese einen menschenfeindlichen Witz vor, den man dort so findet. Oh mein Gott. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, haltet euch fest, sitzt ihr alle gut? Es kommt ein menschenfeindlicher Witz. Empfindliche Zuschauer jetzt weghören. Wehe, der ist nicht menschenfeindlich, dann beschwere ich mich. Digga, Warning. Um so zu zeigen, was da so kommt. Da heißt es, ich kann das sicher nicht lustig erzählen, aber es ist auch nicht lustig. Da heißt es, welche Region Europas hat die meisten Flüchtlinge aufgenommen? Und die Antwort lautet... Okay, welche Region Europas hat die meisten Flüchtlinge aufgenommen? Ich hab den schon gesehen im Vortrag. Okay. Mikulos. Das Mittelmeer. Okay. Das ist also ein... Das ist menschenfeindlich, ja. Ja, und auch falsch. Ja, weil das ist ja eher jetzt wieder, wenn du das in die politische Debatte tragen willst, Ingrid, dann ist das doch eher ein linkes Meme, zu sagen, es sind genauso viele Leute ertrunken oder mehr Leute ertrunken, wie an Land gekommen sind. Ja. Das ist doch jetzt, das kann von denen und von denen eingesetzt werden. Die einen finden das einen dreckigen Witz und die anderen machen da draus irgendwie... So ein Aha-Moment, ne? Hier denkt man drüber nach, so nach dem Motto. Ja. Ein Witz, dessen Pointe es ist, dass Menschen ertrinken. Und es gibt einschlägige Webseiten. Nein, Ingrid, die Pointe, übrigens heißt das Pointe, ist, dass du was kriegst, was du nicht erwartest. Das ist die Pointe. Und wenn du dann noch schwarzen Humor hast, dann lachst du vielleicht sogar über den Witz, obwohl ich den halt auch eher schwach finde. Aber das hat doch nichts mit der Menschenverachtung jetzt erstmal zu tun. Das hat mit deiner Verdrahtung und deiner Erwartungshaltung im Kopf zu tun. Ich denke mal, wenn man so Witz hört, da kann man gar nicht gegen an, wenn man dann lachen muss, normal. Ne? Also, ich denke mal, dass denen das vor allen Dingen auch passiert, dass sie was witzig finden und dass ihnen das dann peinlich ist oder so. Die heißen rassistische Witze oder derartig. Die bringen nichts anderes als solche Witze. Rassistische Witze oder derartig.com. Ich habe gerade echt behauptet, dass es Seiten gibt, die rassistische Witze heißen, wo man sich sowas durchlesen kann. Wow. Ja. Oh Gott. Warum kenne ich die Seite nicht? Die heißt 8chan, glaube ich. Ah, stimmt. Oder so ähnlich. Oder also ich kriege hier, wenn ich das mal auf Google eingebe, kriege ich zum Beispiel eine Seite Rassismuswitze. 40 Witze über Rassismus. Kaum ist Donald Trump Präsident, da jagt er schon eine schwarze Familie aus dem Weißen Haus. Oh. Warum sagt man nicht blöder Wessi? Man sagt ja auch nicht schwarzer Neger. Okay, das sind die. Rassistische Witze-Archive zum Totlachen. Rassistische Witze. Also so richtig viele scheint es aber nicht zu geben. Ja. Ja, das sind schon die mächtigsten dann wahrscheinlich. Hm. Ja, die erzählt man sich ja unter der Hand, ne? Die bösen Witze. Und die schreiben dann dorthin, dass das, ich zitiere, niemals wirklich böse gemeint ist, sondern einfach nur furchtbar komisch. Es ist furchtbar komisch demnach, wenn Menschen sterben. Es ist furchtbar komisch demnach, wenn Menschen im Holocaust ermordet worden sind, was auch ein beliebter Witz dort ist. Das ist ein Teil des Humors. Komisch, aber es ist ein bisschen komisch und es ist eine Abwehrfunktion auch des Menschen, dass er sich gegen solche menschlichen Dramen eben emotional ein bisschen absichert oder abschottet. So. Mir fallen da auch spontan so Filme wie Das Leben ist schön zum Beispiel ein. Musste ich auch gerade dran denken, ja. Ist das auch schon böser Rassismus? Oh. Was war denn da? Ich sag mir jetzt nichts, kenne ich nicht. Ja, das ist doch mit Roberto Benigni, wo er mit seinem Sohn im KZ ist und dann dem quasi vorspielt, dass das nur so ein Spiel ist, irgendwie, wo man was gewinnen kann. Dass es nur ein Ferienlager ist und wer am Ende die meisten Punkte hat, bekommt einen Panzer und so. Hm. Und er versucht halt den ganzen Horror von seinem Kleinen fernzuhalten. Mit Humor. Ja. Und das Gleiche gibt es auch mit Sexismus. Ich zeige ein Sujet her, das immer und immer wieder im Netz auftaucht. Das ist ein recht wiederkehrender Gag über den Umgang mit Frauen anscheinend. Ich weiß nicht. Man sieht ein Gaffertape, unter dem steht, macht aus einem Nein, Nein, Nein ein sinnliches Hm, hm, hm. Und das darf man nicht lustig finden, weil man sonst in die Hölle kommt. Ich habe das noch nie gesehen. Ja, also ich muss auch sagen, der Vortrag ist das erste Mal, in dem ich mit solch menschenfeindlich ekelhaftem Zeug bombardiert werde. Schäm dich, Ingrid. Kann ich auch noch nicht die Werbung. Ne? Genau, was will die Ingrid mit uns machen? Also. Ich merke, wie die dunkle Seite langsam von mir Besitz ergreift. Ja, ich glaube. Ich rede auch schon so komisch. Heuer werde ich noch zum schlechten Menschen hier. Ich frage mich, ob sie auch in der Lage ist, darauf einzugehen, was Galgenhumor ist. Dass in der Regel Menschen, denen sowas schon mal wirklich passiert ist, dass die noch am ehesten die sind, die darüber Witze reißen. Ich frage mich, ob sie darauf auch noch eingehen. Also. Aber ja. Heuer werde ich ein Ungeheuer. Dieser Witz macht sich darüber lustig, dass Frauen vergewaltigt werden. Und seit Jahren kursiert dieses Bild im Netz. Und ach so, ich dachte, die Alte hat sich einfach geweigert, die Hausarbeit zu machen und zu kochen. Das Ding ist. Wo ist das hier gegendert? Wo betrifft es hier Frauen? Also ja, in dem Bild, da hat nie, also ich keine Ahnung. Also ich, das funktioniert nur bei Frauen, bei Männern nicht. Ja, die Männer würden wahrscheinlich das Ding wieder abnehmen. Na, vor allem sagt sie, das kursiert seit Jahren im Internet. Okay, das kann ja sein, aber dann ist es auch nicht wirklich als Werbung aktiv oder so, ne? Also es steht jetzt nicht niemand mehr dahinter, außer irgendwelchen Aktivisten, die das verteilen. Ja, wahrscheinlich, genau. Kursiert seit Jahren in einschlägigen feministischen Facebook-Gruppen. War das denn überhaupt mal jemals wirklich eine Werbung? Hat die Firma so geworben oder war das nur ein Spaß? Nein, das ist nur ein Meme. Es gibt da auch ein interessantes Buch, das heißt The Natural History of Rape. Also ja. Da kann man nachlesen, wie das mit den biologischen Ursachen von sexueller Gewalt sozusagen ist. Und so ein Meme wird da jetzt nicht wirklich dazu beitragen, dass mehr oder weniger vergewaltigt wird. Also, aber ja. Hier drunter schreibt jemand, ich habe das von einer Seite runterkopiert, weil der Kommentar auch noch drunter stand, das ist schwarzer Humor und Satire, bitte nicht ernst nehmen. Und die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist, sollen wir das ernst nehmen? Und die Antwort ist ganz simpel. Ja. Nein. Nein. Deswegen steht es extra drunter. Nehmt es bitte nicht ernst. Das genügt noch nicht. Eine Triggerwarnung reicht noch nicht. Sollen wir das ernst nehmen? Nein, nein, nein. Die größte Lüge ist, dass wir das nicht ernst nehmen sollen. Das kann man auch gut argumentieren. Die größte Lüge. Wortwörtliche Killjoy. Die größte Lüge. Ich halte es nicht aus, Alter. Die größte Lüge, die je erzählt worden ist, dass Witze nur Witze sind. Und dann stehst du da und hast die Augenbrauen runtergezogen und guckst böse und sagst, so nicht, ich habe großartigen Sinn für Humor, das ist aber nicht lustig, weil Gründe und Kartoffel und Memes. Und Memes mit Klebeband. Die größte Lüge. Etliche Erkenntnisse aus der Psychologie deuten darauf hin, dass dieser Rassismus, dieser Sexismus, dass der so ein bisschen die Grenzen verschiebt. Studien zeigen, ja. Citation needed. Ja, Citation needed. Es gibt ein amerikanischen Wissenschaftler, der hat ziemlich viel dazu geforscht. Der heißt Thomas Ford, ist von der Western Carolina University. Hebel. Er hat ziemlich viel dazu geforscht. Müsste ich nachgucken. Also der sagt mir jetzt aufs Erste nichts. Also. Und der hat zum Beispiel Folgendes gemacht. Der hat Der hat Leuten dieses Bild gezeigt und die sind, haben ihn dann daraufhin vergewaltigt. Oder wie? Studienteilnehmern Witze über Schwule vorgelegt. Und die haben gelacht und dann Haken gemacht und gesagt, das ändert alles. Und danach mussten die Studienteilnehmer sagen, welche Organisation sie Geld wegnehmen würden. Und es stellte sich heraus. Wahrscheinlich waren die immer noch am Lachen, weil sie die Frage durchschaut haben. Weil sie gemerkt haben, worauf es hinausläuft. Und dann haben sie sich gesagt, das nehme ich doch, das Geld nehme ich doch der Schwulenorganisation weg. Oh Mann, ey. Gerade jene Menschen, die tendenziell homophob sind, wenn die schwulenfeindliche Witze hören, dann nehmen sie eher Schwulenorganisationen Geld weg. Ja, und das habt ihr natürlich sofort auch kontrolliert natürlich, indem ihr den Leuten dieselbe Situation nochmal ohne Witz und auch ohne Vorkenntnis von allem gezeigt habt, damit man das auch richtig feststellen kann, dass es da eine Kausalzusammenhang gibt. Ja, ja. Also der Professor, Dr. Thomas Ford, der forscht an so Sachen wie not all groups are equal, differential vulnerability of social groups and the prejudice releasing effects of disparagement humor, group processes and intergroup relations, identifications with women as a predictor of effective reaction to sexist humor. Also er forscht wortwörtlich nur daran, dass zwischen Humor, Sexismus, Rassismus, Homophobie, dass es da eine Verbindung gibt. Also, und ja, seine Arbeiten sind aber alles über 10 Jahre alt. Letztes Jahr hat die gute Dame uns ja die Frau Wehling empfohlen, wenn ihr euch noch erinnert. Und die hat danach ja auch eine große Karriere gemacht. Ja. Sind Sie eher bereit, dass denen das Geld gestrichen wird? Und das Gleiche macht er mit dem Thema Sexismus. Er hat Studienteilnehmern sexistische Witze vorgelegt und danach hat er ihre Einstellungen gemessen über Diskriminierung von Frauen. Mit dem E-Meter oder was? Oh Gott. Ihre Einstellungen gemessen. Ich meine, nicht nur, dass sie auf dem niedrigsten Niveau sachthemamäßig ist, sie redet auch nicht. Sie hält keinen wissenschaftlichen Vortrag. Sie erzählt Anekdoten und das sehr langsam. Das ist anstrengend. Und hat er ihre Einstellung gemessen. Oh, am Arbeitsplatz. Und es stellte sich heraus, die Studienteilnehmer, die schon sehr frauenfeindlich waren, die waren danach umso bereiter. Sehr frauenfeindlich, ja. Und das ist auch sehr wissenschaftlich ermittelt worden, wie frauenfeindlich die sind. Sehr frauenfeindlich ist ein Fachbegriff. Das wusstest du das nicht. Ich glaube auch, ja. Auf der internationalen Frauenfeindlichkeitsskala. Ja. Die Dulut-Skala ist das. Charles Berkeley's jokes on national televisions attest sexist humor is pervasive in contemporary society. It appears in all forms of mass media from television to the internet. Paradoxically, a sexist humor becomes increasingly pervasive in the public and social. Scientists alike have increased recognized sexist humor as an insidious expression of sexism, whether through cultivating distressing work environments of, ey, das sind keine richtigen Studien, du hast nicht mehr P, du hast einfach nur bla bla bla. Also, ja, und ich muss auch sagen, gesagt, ich meine, da geht es sicher um die dunkle Seite. Ja, in anderen Zusammenhängen heißt es doch auch immer, Frauen sind 50% der Bevölkerung, Frauen sind 50% der Bevölkerung, ja. Wie viel Witze auf Kosten von Frauen wollt ihr denn haben, wenn die 50% der Bevölkerung sind? Gar keine? Ja. Sehr gut, ja. Diskriminieren. Das wurde noch tolerierbarer durch den Humor. Und ich zeige jetzt eine Grafik her, die der Forscher selbst gemacht hat. Der Forscher kann ungefähr gleich gut Photoshop wie ich. Dementsprechend schaut das aus. Er kann auch sehr gut forschen. Aber ich erkläre kurz, was man da sieht. Das hier ist die. Ja. Wow. Richtig gut. Objektifizierung, ja, super. Ja, da habe ich auch sehr gelacht, als ich den Vortrag schon mal sondiert habe. Social Norms und Social Norms und Sexist Humor. Witze müssen erwachsen werden, wisst ihr, weil... Also, es ist wirklich so, dass also die Gesellschaft an eine sinnvolle Äußerung einen anderen Standard anlegt, als eine klar als humoristische Äußerung geäußerte. Ich meine, nur so kann Humor funktionieren. Weil sonst jedes Mal, wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, dann fängt er an sich zu, fängt er an sich zu beschweren, das kommt mir bekannt vor. Aber hat nicht Jordan Peterson auch gesagt, dass die Social Justice Types, dass die low verbal intelligence haben, dass sie sozusagen Probleme haben zu verstehen, was Witze sind und was nicht und was doppeldeutig ist und was nicht. Okay. Also es passt eigentlich komplett auf das Psychogramm, was es von diesen progressiven PC-Menschen gibt. Also, ja, aber du musst schon dazu sagen, dass Jordan Peterson halt auch für Hitler gearbeitet hat damals und ja, das Mussolini ein großes Vorbild war und so. Wir sind in Deutschland, da muss man Jordan Peterson ordentlich einordnen. Sollen wir ehrlich bleiben, genau. Genau, überleg mal, wer alles Katzen streiche, zum Beispiel Bond-Bösewichte. Dum, dum, dum. Social norms on sexist humors are... Oh Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Rechts finde ich am besten. Erstmal, weil es rechts ist immer gut und dann... Weil da, das ist Inklusion. Da wird endlich mal alles inkludiert. Stimmt. Vor allem, dann hast du diese beiden recht einfach gemachten Diagramme und da drunten steht dann: Sexist humor can expand the bounds of what's acceptable way to treat women. So, als wäre das irgendwie da draus zu folgern, dass du oben halt einen orangen Kreis einmal innen, einmal außen gemalt hast. Genau. Also, das ist vergleichbar mit einem, der drei Striche hinmalt und drüber schreibt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So. Das ist das da, was ich mir da jetzt gerade angucke. Ja. Sie stellt doch im Prinzip nur dar, dass die Akzeptanz von Thesen größer ist, wenn man sie mit einem Scherz vermittelt bekäme. Und das ist auch eigentlich eher fragwürdig, oder? Ja. Nee, ich glaube, es ist eher die Akzeptanz im Sinne von, dass du nicht verprügelt wirst, wenn du einen Polenwitz in Polen machst, sozusagen. Das weißt du, weil halt der Pole auch versteht, dass du einen Witz machst. Das macht diese Dinge dann sozial acceptable, wie da steht. Ist okay, der Zipzig hat doch mal erzählt, dass es gut käme, wenn man von sich aus einen rassistischen Witz über seine eigene Nationalität erzählen würde. Also würde man gut Freunde mit. Das ist ja auch ein Mann und ein alter Mann noch dazu und deswegen ist der ja auch vorher. Und bei dem Zitzek recherchiere ich noch, ob der für Hitler auch was gemacht. Ja, ich glaube, ja. Und wie gesagt, A Natural History of Rape by Randy Thornhill. Also es ist einfach Bullshit. Vergewaltigung gibt es seit Hunderttausenden von Jahren und ein Witz wird daran jetzt nichts ändern. Also leider. Also, ja, sie meinte auch, dass das irgendwie diese Grenze verschieben würde oder so. Da habe ich aber auch noch gedacht, was für eine Grenze denn? Die Grenze des Lustigen oder die Grenze dafür, dass jemand vergewaltigt? Oder was ist ja wohl nicht eher? Ne? Ja, doch Letzteres natürlich in ihrem Schädel. Natürlich. Und der Thomas E. Ford, der ist halt auch im Department Social Psychology. Also ist halt auch nicht jetzt so renommiert. Das tut mir leid. Aber er hat zum Teil viele Zitate. Also er wurde so Psychology of Humor. 1900 Mal zitiert, The Psychology of Humor Integrative Approach. Ja, die ganzen Witze. 1500 Witze. Soziale Norm vor dem sexistischen Witz. Und man sieht, die soziale Norm, dieser Kreis, der inkludiert nicht, dass die Frauen diskriminiert werden, dass Frauen belästigt werden, dass Frauen sexistisch behandelt werden. Das ist nicht drin. Und dann, wenn dieser Witz fällt, verschiebt sich das bei ein paar Bürgern und auf einmal hat sich der Kreis erweitert. Ja, Ingrid, du hast nicht untertrieben. Also du kannst die Witze wirklich nicht erklären. Also wo ich sagen muss, dieser Witz da, der da eingeblendet ist, ist auch nicht sehr lustig. Das ist doch nicht. Und ist das ein Grundschulniveau oder was? So eine Erkenntnis? Ja. Und hier sehen wir jetzt, der Kreis wird größer. Damit ist und es. Und nur ist es so eine Darstellung dessen, was ich ja schon gesagt habe, ne? Und das außerdem ist ja Objektifizierung zum Beispiel ist ja, oder Gender Inequality sind ja nicht, also sind ja in vielen Bereichen der Gesellschaft socially acceptable. Ja. Also das, was die so als das bezeichnen würden. Aber viele Frauen finden sich ja zum Beispiel damit ab, dass sie Kinder kriegen und diese betreuen zum Beispiel. Das ist ja für die Damen hier vorne schon Gender Inequality, aber eigentlich auch Social Acceptable. Also es geht hier auch nochmal drum, was für eine Gesellschaft meint er denn hier überhaupt mit Socially? Ja. Ich muss aber sagen, dass das Motto dieses Jahr haben sie auf jeden Fall gut getroffen. Zur Erinnerung, das Motto lautet ja To Left Didn't Research. Und in der neuen sozialen Norm ist all das auf einmal für einen Teil der Menschen drin. Das heißt, die Forschung legt relativ klar nahe, was Sache ist. Aber ja, Mic Drop. Die Forschung. Die Forschung. Die diese, also die ihr aus Funk und Fernsehen kennt, die legt das nahe. Die legt das relativ klar nahe. Eine schöne Formulierung. Sie verschiebt, ja, wenn man da eine Menge geforscht hat, dann wird das nahegelegt. Ja. Relativ klar. Ja. Immer relativ. Ja. Es verschieben sich Grenzen durch Humor. Und wenn man das weiß, dann ist das hier... Nee, das weiß man nicht. Ist nicht bewiesen. Tut mir leid, Ingrid. Non sequitur. Hier gleich noch viel unlustiger. Also, ich finde, wir sollten... Das macht dich jetzt zum Vergewaltigungsgehilfen, wenn man das glaubt, was du gerade gezeigt hast, liebe Ingrid. Humor ernst nehmen. Wir sollten Humor nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist, hat eine Wirkung. Der ominöse, wir sollten Humor ernst nehmen. Oh Gott, wir sollten Humor nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist. Wir sollten ihn nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist. Wir sollten ihn nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist. Na, habe ich euch zu viel versprochen, Jungs. Wir sollten ihn nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist. Super. Ich frage mich halt, was passiert, wenn die Tante mal das Leben des Brian gucken muss, zum Beispiel. Detoniert die dann einfach nach 3 Minuten oder 4 oder... Ich weiß, implodiert vielleicht auch, mein Glück. Das ist ein schwarzes Loch hinterher. Ich verstehe es nicht. Hat die Frau schon mal hier, wie heißt der von Lubitsch, den der Dings auch nochmal gemacht hat, hier mit dem hier Heil Hamlet heißt der, glaube ich, ne? Wo sich über Hitler lustig gemacht wird und über den Konzentrationslager Erhard und solche Sachen. Hast du den schon mal geguckt, Ingrid? Ich verstehe nicht, wie man durch die Welt gehen kann, so alt werden wie du und die Basics von Humor nicht verstanden haben und wie der funktioniert. Und die dann aber anderen Leuten erklären dürfen. Das ist schon geil. Und das hat einmal die Professorin Denise Göktürk sehr gut in einem Aufsatz beschrieben. Ich lese das vor. Sie ging darauf ein, dass Humor weder automatisch gut noch automatisch schlecht ist. Oh nein, das ist... Ich sterbe. Die letzte Minute hat sie mal in sich so. Was ist das denn? Oh nein, Leute, das halte ich nicht aus. Oh Gott. Weder automatisch gut noch automatisch. Ja, Ingrid, willkommen im Leben. Die renommierte Professorin hat gesagt, Leben ist manchmal gut, manchmal schlecht. Sie schrieb, Komisierung, also komisch sein, kann entweder im Dienst der Mehrheit und Herrschaft zum Einsatz kommen, von dieser Warte Außenseiter und Minderheiten bösartig verlachen, gewissermaßen nach unten austeilen oder aber taktisch nach oben spucken, indem sie Autoritätsfiguren in ihrem Aufwand als lächerlich entblößt. Weißt du, Ingrid, was dir passiert, wenn du nach oben spuckst? Da kriegst du die Scheiße gerade wieder ins Gesicht. Ja, das ist auch wahr. Und ich meine, das ist jetzt wieder 0815 Progressive Stack halt, ne? Ihre schöne Einteilung der Welt in die Leute, die unten sind und die Leute, die oben sind. Und das wird dann wieder dann hergeleitet anhand von, ja, das ist ja gegen Frauen und Frauen sind ja unten. Und auch wenn sie auf irgendwelchen Bühnen stehen, da vor der versammelten Journalistenriege von Deutschland und sich ständig in der Tagesschau äußern dürfen und was weiß ich nicht was. Ne, da sind die ja unten und ja, die ganzen anderen Leute, die sind alle oben hier. Vor allen Dingen diese Incels und so, über die immer so viel und gerne redet, die sind auch alle oben. Alle Leute sind alle oben. Ja, der Insel und die Inselideologie, die unterdrücken die Progressiven wie nochmal was. Also, Ja. Oh dafür stehe Gott. ich mit meinem Namen. Insel Akbar. Admiral Insel Akbar. Ja. Ja, ich glaube, Ewe, du brauchst noch mal so eine politische Fortbildung in der Inselideologie. Ja. Sich Oder im du wirst Lachen einfach, mit den. wenn dir das alles zu aufwendig ist, wirst du einfach Seemann. Ja. Genau. Seemänner sind ja auch für ihre Witze berühmt. Machtlosen verbündet. Und ich finde, das zeichnet für mich so die Grenze, wo ich zumindest unterscheide, welchen Humor, wo ich mitlachen will. Das ist die Frage, wird nach oben getreten oder nach unten? Ja, wenn man da Ja, komplett oben wieder rational viel. drauf guckt, wie so ein Roboter, ja, dann stellt man sich diese Frage und Ja, beantwortet sie eben. dann halt eben an den Kriterien, die ich gerade schon genannt habe. Mit, dann gucke ich mir mal an, ob das das richtige Geschlecht ist von den Leuten, Ja, die das trifft. also mich die Frage, wer nach unten tritt. Also der Durchschnittsbürger, der darf das sehr wohl. Leute, die im Fernsehen auftreten und Satire verkaufen wollen, die sollten nicht nach unten treten. Das Ding ist doch aber auch, ich weiß nicht, also Witze sind doch eigentlich ein Zeichen von funktionierenden menschlichen Verbindungen. Es sollte bitte von oben nach unten getreten und von unten nach oben getreten werden, dass man miteinander in Kontakt bleibt. Wenn es aufgehört wird zu treten, dann muss man sich Gedanken machen. Aber wenn das Treten mit nur Witze sind, also meine Güte, wenn mal jemand, der über mir steht in Sachen Status, mal sich mal das Maul zerreißt und sagt, guck dir mal den Plepp an, der ist arm oder was. Meine Güte, da Und reißt es mir aus der Krone oder was? das schließt sich ja auch nicht aus. Ich kann doch genauso gut am einen Tag über irgendwie die Queen von England lachen und am nächsten Tag über Chantalle aus Bochum-Kalkhorst. Ja. Weißt du, ich meine, und keiner von den beiden bricht einen Zacken aus der Krone dabei, wenn ich darüber lache. Das ist noch das Tollste. Ja. Die hören mich gar nicht lachen, Ingrid. Ja, aber die Kreise, die du gerade gesehen hast, vorher und nachher. Oh ja, stimmt. Und sehr schön hat Spitz. es einmal der Fritz Jergitsch auf den Punkt gebracht. Der sagt hier wahrscheinlich vielen nichts, vielleicht den Österreichern. Das ist der Erfinder der Tagespresse, der österreichischen Satire-Seite, ganz ähnlich wie der Postillon. Und ich habe ihn mal gefragt, wie entscheidet er, über was er sich lustig macht? Woraufhin er zu mir sagte: Wir versuchen uns eher über die Mächtigen lustig zu machen, also nach oben und nicht nach unten zu treten. Und das ist, finde ich, Und bemerkenswert, damit dass ja hat er viele gute Sachen. praktisch wiederholt, was ich eben schon gesagt habe. Und das hat mir ausnehmend gut gefallen. Ja. Ich fühle mich irgendwie wie in der 7. Klasse oder in der 8. Klasse. Ja, So. Keine Ahnung. Studien sind schon überzeugender, ne, als irgendwelche Zitate von irgendwelchen Professoren Studien haben erwähnt, haben Nee, gezeigt, dass richtige meine Ergebnisse, These ne? stimmt. Ja, genau. Und vor allem, wisst ihr, das Ding mit den Studien ist, egal welche Position ihr habt, wirklich komplett egal. Es gibt irgendwo ein Journal, wo was veröffentlicht worden ist, was euch zustimmt. Es ist vollkommen egal, was für eine Meinung ihr zu irgendwas habt. Es gibt jedes Mal irgendwo irgendeinen Deppen, der genau dasselbe bereits schon mal geschrieben hat. Sozusagen, dass es wissenschaftlich ist, sagt mal überhaupt gar nichts darüber aus, ob es stimmt oder nicht, sondern nur, dass ein gewisser Standard normalerweise eingehalten wird, während es geschrieben worden ist. Das war's auch schon. Ob das am Ende stimmt oder nicht, da musst du dann in das Gebiet einsteigen. Also ich, da. Satire-Seiten im Netz diesen Grundsatz befolgen. Das ist ein Artikel der Tagespresse über unseren Vizekanzler, der häufig mit, interessanten politischen Meinungen auffällt oder interessanten politischen Vergangenheit. Was, und hier wird ein Satireportal mit der Überschrift zitiert. Strache stellt klar, Flüchtlinge sind keine Untermenschen, wir sind Übermenschen. Ist natürlich Unsinn. Aber mir ist eine Satire-Seite lieber, die sich über eine Regierung lustig macht, die Flüchtlinge mit voller Härte behandelt, als eine Seite, die sich über Flüchtlinge lustig macht. Das macht einen Unterschied. Und das ist wichtig. Satire hat eine Chance. Sie kann sich aussuchen, wen sie zur Pointe macht. Und sie kann auch aussuchen, worüber sie redet. Und das ist, ich komme jetzt schon zu den... Humor mit Haltung, das möchte sie. Sie möchte Humor mit Haltung für eine politisch progressive Agenda. Satire, weil das ist in Ordnung, aussuchen. Alles andere nicht. Satire kann sich aussuchen, worüber sie redet. Ja, Edeka Werbespot sage ich da nur. Ne? Also, ich meine, Satire kann, ja, kann auch mal die Hälfte der Leute irgendwie zu Arschlöchern erklären und so. Aber wo in der Taz gab es, glaube ich, auch so einen Artikel, der gemeint hat, das wären schlechte Stereotype irgendwie in dem Edeka-Werbespot. Aber man kann halt auch immer noch, wenn alle Stricke reißen, in Klammern lacht, hinter irgendwas schreiben, dann ist auch klar, dass das Satire ist. Genau. Möglichkeiten, die wir haben. Ich sehe drei Möglichkeiten. Die erste ist, Satire kann Klarheit schaffen. Wenn ich manche gute politische Gags mir anschaue. Ja, wie zum Beispiel dieser Mittelmeerwitz von vorhin, wo du gemeint hast, der wäre von der Seite rassistische Witze und, oder so ähnlich. Hier vom Postillon. Irgendwas über, irgendetwas über die AfD, um Klicks zu generieren. Dann scheint mir oft, dass Satire näher an der Realität ist als manch ein Stück Journalismus, weil die Satire sich herausfinden kann, zu erkennen, als ja, nur den Kern ja gut, des Ganzen zugespitzt zu behandeln. Da wäre ich sogar so fair, um ihr ein Stück weit den kleinen Finger zu reichen. Oftmals muss Satire noch eine interne Logik haben und die Welt ist so absurd, dass so krasse Scheiße passiert, dass du es einfach nicht erfinden kannst, weil es zu abstrus dämlich ist. Deswegen leben wir uns auch in einer Clownswelt. Und Satire kommt da zum Teil gar nicht dran. Also behandeln. Ja. Und das ist die größte Chance, die ich im Humor sehe. Das hat schon Kurt Tucholsky, der Schriftsteller, gesagt. Er schrieb vor vielen, vielen Jahren, denn das ist Humor, durch die Dinge durchsehen, wie wenn sie aus Glas werden. Das ist die erste große Chance. Satire macht Dinge verständlicher, kann aufklären. Sie kann nicht nur auf Schwächere hinhauen, sie kann auch Dinge zurechtrücken. Leute, die lachen wollen, müssen nicht euer Publikum sein. Leute, die lachen wollen, sind vorbei. Also Humor muss jetzt auch seinen gesellschaftlichen Beitrag leisten, sonst geht's ins Gulag, dass ja. Das mal klar ausgedrückt ist. Darauf soll es hinaus. Also du hast deinen Progressive Stack und wenn du dich daran nicht hältst, dann ist dein Humor nicht lustig. Ja. Kulturkampfhumor, ja. Ja. Oder wie man, ich würde es ja Kulturmarxismus nennen, aber dann heißt es wieder, dass es die Ingrid gibt, ist eine Verschwörungstheorie von Leuten, die Wikipedia lesen. Also, ja. Zweite mögliche Chance ist, Satire kann Betroffene stärken. Und ich bringe dir ein Beispiel aus Österreich, das überhaupt nicht lustig ist, aber ich erkläre dann, warum. Ja, die ist überhaupt nicht lustig, das stimmt wohl. Oder, weil Sigi gibt's gar nicht. Oder meinst du jetzt dieses komische, diesen Mail-Tiers-Becher, mit dem die Frau irgendwie in die Berge gegangen ist, das eine Mal irgendwie, so habe ich die überhaupt erst kennengelernt. Also so weiß ich überhaupt erst, wer das ist, diese Sigi. Also die war auch überhaupt nicht lustig, ja. Das ist Sigi Maurer. Die kennen viele wahrscheinlich vom Sehen zumindest. Das ist eine sehr bekannte österreichische ehemalige Grünen Männerhasserin. Politikerin, die mit einem Fall Schlagzeilen machte, der zutiefst unbehaglich ist. Sie wird übrigens heute auf der Stage One sprechen vor Sascha Lobo. Ich empfehle wirklich, zu ihr hinzugehen. Aber was ist Sigi Maurer passiert? Sie war eines Tages am Weg nach Hause und ist bei einem Craft-Bier-Lokal vorbeigegangen und sie wurde, wie man das als Frau im öffentlichen Raum manchmal erlebt, blöd angemacht. Und dann kommt sie nach Hause und sie setzt sich an den Computer und sie sieht, vom Account des Lokals sind ihr obszöne, widerwärtige Botschaften geschickt worden. Es beginnt mit den Worten: Hallo, du bist heute bei mir beim Geschäft vorbeigegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt, das wolltest du ihn essen. Ich werde das gar nicht weiter erzählen, weil es wird noch ekelhafter. Das kann man eh lesen, wenn es einen wahnsinnig interessiert. Diese Wortmeldungen zeigen, was Frauen erleben. Sie zeigen die Obszönität. Ja, alle Ecken wiederholen, und das Problem ist... Ja. Das Shaming. So. Ja, eben, also das ist ja wieder so ein Fall von, wenn das nicht so wäre, dann müsstet ihr es eigentlich erfinden, weil das so wunderbar in euer ganzes Gerede irgendwie reinpasst, dass ihr euch echt einen abfreuen müsst eigentlich über so einen Kram. Also. Ich bin ja schon froh, dass sie nicht wie andere Feministinnen behauptet, das sei das, womit alle Frauen täglich zu tun hätten. Ja, sie hat nur gemeint, dass sie generell damit zu tun haben, so als hätten andere Leute nicht mit dummen Sprüchen zu tun. Die Sigrid Maurer hat sich überlegt, ob sie das anzeigt, und in Österreich kann ich das nicht als Betroffene wegen Beleidigung anzeigen. Weil es ist so, in Österreich, um eine Beleidigung anzuzeigen, muss es Mitlesende geben, es muss Anwesende geben, und wenn das nur zwischen zwei Personen ist, kann es nicht den Tatbestand der Beleidigung erfüllen. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland braucht man keine Anwesenden oder Zuschauer bei einer Beleidigung. In Deutschland sagt das Strafgesetzbuch oder ist die Logik des Strafgesetzbuches, dass es um die Würde des Menschen geht. Dass bei einer Beleidigung relevant ist, ob die Würde eines Menschen verletzt wurde. In Österreich ist die Logik eine andere. Und sie fand, sie hat nicht gute Karten. Was tat sie? Sie hat das online gestellt. Und sie hat dazu geschrieben, dass der Betreiber des Lokals das verfasst hat. Und daraufhin wurde sie geklagt, weil der Betreiber des Lokals sagt, er hat das, es ist zwar sein Account, aber er hat es nicht selbst geschrieben. Irgendjemand anders saß da an der Tastatur, er kann auch nicht sagen, wer es war. So ist der Hyde. Oh Mann. Und man stellt sich vor, man kriegt als Frau solche Meldungen und dann wird man geklagt. Das ist irgendwie... Anders als ja, und nein, dazwischen, nein, nein, nein. Ingrid, dazwischen hast du einen Step übersprungen. Ja. Veröffentlichung, ja. Veröffentlichung und ihrerseits hat sie sich halt angreifbar gemacht, einfach. Wartet hätten, glaube ich. Das wirklich Krasse ist, in erster Instanz nicht rechtskräftig ist Sigrid Maurer verurteilt worden. Und der Richter hat das damit argumentiert, unter anderem, dass sie ihre journalistische Sorgfaltspflicht verletzt hätte, weil sie nicht nachgefragt hat, wer wirklich hinter der Tastatur saß, ob der Betreiber des Accounts auch der Absender der Meldung ist. Und das war schockierend ja, für viele. Ja, du musst halt wissen, ob es stimmt, wenn du das erzählst in der Öffentlichkeit. Das ist halt, das darfst halt nicht lügen und Leuten was andichten. Nachher widersprechen die und dann ist doof. Aber ja, das weiß ja, eigentlich jeder. Die Veröffentlichung. Ne? Ohne Veröffentlichung, glaube ich, wäre das nicht so ein Problem gewesen. Mamon, du klingst komisch. Und die Sigrid Maurer hat wahnsinnig zu überreden reagiert. Sie hat daraufhin auf jeden, der solche Meldungen schickt, versucht, ihre journalistische Sorgfaltspflicht einzuhalten. Ich zeige das kurz. Ein User schreibt ihr, aus dem Nichts scheinbar, tu dich bitte weghängen, danke, Smiley. Sigrid Maurer antwortet, sehr geehrter Herr XYZ, um eine journalistische Sorgfaltspflicht zu wahren, bitte ich Sie, mir einen Identitätsnachweis, Foto eines amtlichen Lichtbildausweises genügt, sowie eine Bestätigung zukommen zu lassen, dass diese Nachricht tatsächlich von Ihnen verfasst und gesendet wurde. Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen, Sigrid Maurer. Und wie hat der Mann reagiert? Fresse du Nutte. Sie hat das dann gepostet und dazu geschrieben... Und woher wisst ihr denn, dass das ein Mann ist? Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich euer feministischer Begleitritter, der White Knight, der danach dann kommt und sagt, ja, ich helfe dir, ich verteidige dich. Du ja, weißt es nicht. Es kann auch ein Insel sein. Ich kann auch, was weiß ja. ich, der Bäckertyp um die Ecke sein. Du weißt es nicht. Das ist das Problem. Und dann jemanden anzuschwärzen, das ist halt schwer. Dass sie irgend so einen Dreck da abkriegt, will ich gar nicht bezweifeln, aber auf der anderen Seite halt, wie gesagt, ne, ich meine, das ist eine von dieser Meltiers-Fraktion, also es ist nicht so, als ob die jetzt irgendwie ja, einen Preis für besondere Menschenfreundlichkeit irgendwie gewinnen würde. Das mit der journalistischen Sorgfaltspflicht hat ja tipptopp funktioniert. Und freut mich, dass da einige lachen, weil das ist natürlich, hat da extrem viel Respekt ausgelöst. Und das ist für mich die zweite Chance, die Humor bietet. Humor kann schon eine Möglichkeit von Betroffenen sein, sich zu verteidigen. Weil es wirkt unglaublich souverän, wenn man zeigt, man lässt sich nicht so leicht fertig machen. Man lässt sich auch nicht das Lachen nehmen. Und ich habe mit Sigrid Maurer für diesen Vortrag geredet. Sie wird Ingrid, hast du gerade gesagt, wenn dich jemand im Netz dumm anmacht, soll man sich das nicht so zu Herzen nehmen und mit Humor darauf reagieren? Und darüber hinweggehen und größer sein, so in der Richtung? Weil das ist genau das, was Gamergate deinesgleichen schon 2014 empfohlen hat. Einfach mal drüber stehen oder zurückschlagen, aber halt geistreich und eben nicht unter die Gürtellinie, sondern denjenigen mit legalen Mitteln spüren lassen, dass er ein Vollidiot ist. So einfach ist das nämlich. Und du hast es gerade vorgetragen. Warum machst du da nichts draus? Da müsstest du auch nicht mehr auf die Republika fahren, weil dann Hättest du verstanden. Weil sie verbal niedrige Intelligenz hat. Also sie hat Probleme, Dinge richtig zu verstehen. Also sie hat eine sehr einseitige Art und Weise, Dinge zu lesen. Also da bin ich mir sicher. Und müssen wir eigentlich mal einen Test mit ihr machen. Das wäre lustig, auf der Republika mal mit Fragebögen rumzugehen und dann da Tests zu machen. Das wäre echt lustig. Am Abend auch sprechen, aber ich habe sie gefragt, welche Rolle für sie Humor spielte und sie sagte, Humor war für sie hilfreich, Zitat, als Grüne wird mir ja immer zugeschrieben, ich sei die totale Schwanzabschneider-Feministin. Ich glaube aber, wie ich mit der Situation umgegangen bin, hat mir durchaus auch Respekt oder zumindest Verständnis gebracht, weil mir war wichtig, nicht wie ein Opfer zu wirken. Ich wollte nicht das tun, was... Das war der größte Witz. Den hast du auch gut erzählt, Ingrid. Also, diesen Leuten ist überhaupt nicht wichtig, nicht als Opfer zu wirken. Weil die, wo nicht als Opfer wirken wollen, die werden halt nicht genannt in solchen Vorträgen. Ja, genau. Easy. Ich renne auf die Republika und dreht das alles nochmal breit. Weil ich ja nicht, mir ist es wichtig, nicht als Opfer zu gelten, ja. Ich kann da zum Beispiel erzählen, ich bin neulich mal meine Dateien durchgegangen, weil ich an meinem Gamergate-Buch schreibe, und da ist mir eine Datei aufgefallen, wo jemand auf einem Blog Belästigung von Gamergate-Teilnehmern halt Hashtag-Menschen dokumentiert hat, und da waren über 50 Fälle, wo Menschen persönlich belästigt worden sind, die halt unter Gamergate gepostet haben und für ethischen, also für Ethik im Journalismus halt getweetet haben, und all diese Menschen sind nie groß in die Medien gekommen oder irgendwo groß erwähnt worden, und ja, das mit dem Rumopfern, die haben nicht rumgeopfert, deswegen wurde das auch relativ schnell wieder vergessen. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gab. Also, ja. Es waren einige. Viele von mir erwartet hätten, verbissen oder einfach nur wütend zu reagieren, sondern mir war wichtig... Nee, was ich erwarte von so Leuten ist, dass es sofort instrumentalisiert wird und benutzt wird, und das macht er ja auch. Aus einer souveränen Position aufzutreten, immer darüber lachen zu können. Und ich sage gleich vorweg, ich glaube, als Betroffene von Sexismus hat man auch das Recht, nicht darüber zu lachen. Nicht jede Frau muss mit Humor antworten. Ich glaube, das wäre der falsche Schluss. Aber ich finde es beeindruckend, dass manche Frauen... Nein, das wäre der richtige Schluss. Weil wenn dir tatsächlich schlimme Dinge widerfahren, musst du drüber lachen können, weil du sonst zugrunde gehst. So, das wäre eine gute Lebensweisheit, die man mitteilen könnte. Wenn dir schlimme Dinge passieren, lerne darüber zu lachen. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Lachen, lächeln, Kopf nach oben, wenn die Scheiße bis zum Hals steht. Nicht, oh Gott... das Leben, die Welt unterdrückt mich, sondern mit einem Lächeln dastehen und es aushalten. Meine Güte. Frauen mit Humor antworten. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der Gründe. Ich höre das immer wieder, wenn ich in Österreich rede, sagen viele Leute, naja, mit den Grünen kann ich nicht so viel anfangen, aber die Frau Maurer, die beeindruckt mich. Das heißt, Humor ist unglaublich stark, um andere Leute von einem zu überzeugen. Wenn ich mit Humor antworte, ernte ich oft umso mehr Respekt. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Humor zeigt eben, du würdest mich gern fertig machen, aber so leicht mache ich es dir nicht. So leicht geht das nicht. Und ein großer Teil der Memes, des Humors im Internet, der ist selbsterhöhend. Ich gebe ein Beispiel. Haters gonna hate. Es gibt das in tausendfacher Abwandlung. Ich hätte gerne bewegte GIFs mitgebracht, aber da habe ich immer Panik, dass irgendwas nicht funktioniert und mein Computer explodiert und ich dann ohne Folien dastehe. Aber auf jeden Fall, das wäre schlimm. Es gibt dieses Meme Haters gonna hate, das immer mit besonders absurden Bildern darauf hinweist, ich kann manche Menschen nicht davon abhalten, dass sie mich hassen, aber sie kriegen mich nicht, sie machen mich nicht nieder. Und das Lustige ist, wer hat das eigentlich schon sehr früh erklärt, was da passiert? Wer war einer der Ersten? Ich kann manche Menschen nicht davon abhalten, dass sie mich hassen, aber ich stelle mich hin und sage irgendwie, ja, dies und jene Sache, irgendwie die Leute sollten dies und das nicht mehr witzig finden, weil das wäre besser für die Gesellschaft. Oder ich unterhalte mich ewig lang darüber, was man alles rausfiltern muss aus dem Internet, weil das wäre besser für die Gesellschaft. Oder ja, also, ja. Der Erste, der erklärt, was in solchen Fällen passiert, Sigmund Freud. Es gibt die These, dass Humor ein Ventil ist. Mister, vielleicht liegt es daran, dass du deine Mama ficken wirst. Wow, da bin ich jetzt tief beeindruckt. Ja, da muss was dran sein. Also Unterbewusstsein, ja, gerne geschenkt, als These gut, aber Mister, es liegt daran, dass du deine Eltern ficken willst. Nein, na. Die ganzen Menschen, die sich davon haben beeindrucken lassen, dass jemand ankommt und sagt, vielleicht willst du nur deine Eltern ficken. Und dann sagt, aber wow, weißt du nicht, das ist aber klug. Das ist eine richtig gute Analyse. Das war nur die Mutter ficken und den Vater umbringen, oder nicht? Ja. Scheiß aber auf, die Katze ist doch total süß. Ja, stimmt. Dann muss es wahr sein. Das stimmt natürlich. Um zu entlasten. Dass Humor eine Möglichkeit ist, dass Lachen eine entlastende Reaktion ist, um etwas abzubauen. Dass es als Ventil wirken kann. Und Sigmund Freud hat das schon 1927 formuliert, als er schrieb, der Humor hat nicht nur etwas Befreiendes wie der Witz. Ich meine, Humor kann ein Ventil sein und das hat Sigmund Freud damals schon, das hat vorher niemand festgestellt, glaube ich. Nee, das war der Erste. Weder in der griechischen Antike noch bei den Römern. Vor Sigmund Freud gab es scheinbar gar keine Witze, die hat er erst erfunden. Oh Gott. Sag mal ein bisschen Respekt. William Shakespeare, haben Sie von dem schon gehört, Frau? Ach, vergesst es. Das ist doch nur ein alter weißer Mann. Und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes. Das Großartige liegt offenbar im Triumph des Narzissmus, in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs. Das heißt, der Humor ist trotzig. Der Humor zeigt, ihr macht mich nicht fertig. Und das Leben erleben wir in manchen Internetdiskussionen, wo Leute sehr geschickt reagieren und zeigen, so leicht kriegst du mich nicht nieder. Ich gebe nur ein Beispiel. J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, ist auch oft sehr clever, sehr smart, sehr eloquent. Ja. Sie hat. Was? J.K. Rowling hat clever und smart geschrieben? Das ja, schon verpasst. Seitdem all ihre Charaktere langsam schwul werden und sie dann dasteht und sagt: Dear Reader, you were gay all along. Ja, sehr clever. Einmal für Mitleid, für Flüchtlinge appelliert und geschrieben, wenn du dir nicht vorstellen kannst, in einem dieser Boote zu sitzen, dann fehlt dir was. Und dann ja, genau, wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Aber ich bin die reichste Frau von England und ich tue nichts. So, ja. Bei mir könnt ihr aber nicht wohnen. Ja, also. Not in my backyard. User hat das gesehen, geretweetet und dazu geschrieben, sagt die Milliardärin in ihrer Villa. Ja, ich war es nicht, aber call it. woraufhin sie ihm geantwortet hat und geschrieben hat: Ja, was sagt mir die JK? Komm, gib's mir, JK, gib's mir. Ich würde dir ja gerne länger antworten, aber diese diamantenen Knöpfe auf meinem iPhone, die tun meinen Finger so weh. Oh, genau. So, lass die Kuchen essen. Super, gutes Comeback. Da hätte ich jetzt schon mehr erwartet, aber. Naja, gut, das ist so auf dem Niveau, auf dem auch ihre schriftstellerischen Tätigkeiten sind. Das heißt, mit Humor zeige ich, lass mir das nicht so stark zu Herzen kommen. Und ich. Genau, diesen Vorwurf, dass ich so reich bin, das ist ja egal, weil ich bin ja immer noch reich. Du machst mir einen Vorwurf, ich bin immer noch reich, so, haha. Ja. Ich bin immer noch, also im Endeffekt ändert sich nichts. So, ich kümmere mich trotzdem nicht um die Leute. Ist mir scheißegal, ich stelle mich hier nur breitbeinig hin und sage euch ungewaschenen Massen, wie menschenfeindlich ihr seid. Ja. Ich bringe jetzt den letzten Punkt, den ich machen will. Das Beeindruckende ist, selbst in den schlimmsten Phasen der Menschheitsgeschichte war Humor eine Möglichkeit, sich über die Dinge zu stellen. Ich empfehle ein Buch. Jetzt kommen wir hier gerade von den diamantbesetzten Fingern von J.K. Rowling zu den schlimmsten Phasen der Menschheit. What the fuck? Für jeden, der das näher wissen will, Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen. Nein, mehrere. Die darf den nicht zitieren. Viktor Frankl ist ein guter Mensch, der sehr kluge Dinge geschrieben hat. Wirklich sehr lesenswert, aber sie darf den nicht zitieren. Nein. Nimm's mit Humor, Abel. Ah, ich krieg Schmerzen im Kopf davon, Alter, ohne Spaß. Ah, Viktor Frankl sehr zu empfehlen, aber nicht, weil es die Brodnik sagt. Brodnik ist doof. Ja. Man's Search for Meaning heißt das englische Buch dazu. Frankls Erlebnisse in mehreren Konzentrationslagern, zum Beispiel in Auschwitz, und erzählt, wie ihnen in Auschwitz die Haare geschoren werden, wie sie nichts mehr haben außer ihre Nacktheit und das nackte Leben und in einer solchen Situation. Ja, die J.K. Rowling hätte ihnen bestimmt das Richtige dazu gesagt. Machen sie Witze. Und er schreibt, das ist vielleicht überraschend, dass man in solch einer Situation Witze macht. Nee, überhaupt nicht. Es mag erstaunlich klingen, Zitat, wenn ich sage, dass es dort im Konzentrationslager auch Humor gibt. Freilich, sagt er, wiederum nur in Ansätzen und wenn, dann nur für Sekunden oder Minuten. Aber, so meint er, auch der Humor ist eine Waffe der Seele, im Kampf um ihre Selbsterhaltung. Der Humor ist eine Waffe der Seele im Kampf um ihre Selbsterhaltung. Und ich habe diesen breiten Bogen gespannt, um eines zu zeigen. Humor ist tatsächlich nicht gut oder böse. Humor ist nicht immer treffsicher. Manchmal kann er auch nach hinten losgehen. Der Humor kann Menschen erheben und er kann Menschen niedermachen. Aber ich glaube, das Einzige, was man daraus lernen kann, ist, jeder von uns kann mit seinem eigenen Humor entscheiden, nach hinten losgehen. Ich meine, wo geht denn Humor nach hinten los, wenn er nicht witzig ist? Oder wenn er nicht dem progressive Stack entspricht? Nach hinten los. Also. Über Menschen erheben oder Menschen niedermachen will. Und ich hoffe, dass es mehr und mehr werden, die Humor als Erhebung einsetzen möchten. Was sind das für Geräusche, die wir hier hören? Wo kommt das her? Danke. Das ist irgendwie die Tontechnik von der Republika. Da ist ja am ersten Tag dann auch irgendwann alles abgestürzt und hat nochmal eine Stunde keinen Stream. Okay. Und ist gut gelaufen da. Oder was am zweiten Tag? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das fühlt sich falsch an. Die darf den Frankl nicht zitieren. Da muss ich dir widersprechen, Abel. Leider ist das nicht irgendwie in unserer Gewalt, das zu regeln. Doch, in dem Fall schon. Oh, brotnik.org gibt es auch. Wusste ich noch nicht. Brotnik.org. Das ist bestimmt so eine Qualitätsseite wie meinefresse.com. nee, .org. Oh, war das nicht schön? Hä? Organisierte Freudlosigkeit. Jo. War das nicht schön? Ja, das war nicht schön oder nein, das war nicht schön. Eins von beiden. Negativfaktor Frau, Brotnix-Block. Warum heißt es Org, wenn es nur eine Person ist? Ich dachte, man muss. Was organisiert sich denn da? Ja, dass man irgendwas organisiert. Das ist aber nicht lustig, die falsche Domain-Endung zu verwenden. Jetzt bin ich verwirrt. Da ja. muss ich jetzt aber mein Surprised Pikachu-Face aufsetzen. Oder ist die eine Influencerin mit einem Netzwerk hinter sich? Aber sie hat doch gerade schon ein paar Mal Herr der Ringe gehabt. Vielleicht meint sie einfach Ork wie die Orks. Brotnik und Ork. Wir hatten doch schon mal einen Goblin in der Familie vermutet, glaube ich. Die Brotnik wurde Ernennung zur Digital-Champion Österreichs in der EU, eine unabhängige Funktion zur Förderung des digitalen Bewusstseins in der EU mehr interessiert. Das und digitale Bewusstsein. Ja. Oh Gott. Und so reise ich das ganze Jahr durch Europa und erzähle den Leuten, erkläre den Leuten den Humor. Immer den gleichen Scheiß. Auf Steuerzahlerkosten. Ja, Leute, der Humor kann auch nach hinten losgehen, ne? Merkt ja. euch. Wie hat er jetzt noch von Sigi Maurer erzählt, nehme ich an. Ich war jetzt kurz leider offline. Ich habe mir das von der Maurer auch angesehen und irgendwann habe ich so gedacht, die ist doch bestimmt da. Die hat hier jedenfalls erzählt, dass sie jeden Tag an dem Laden vorbei musste, dreimal. Wie das geht, wenn man da zur Arbeit geht und dann dreimal vorbei muss, habe ich zwar nicht ganz verstanden. Mittagspause einmal zurücklaufen. Du musst auch den anderen Weg zurücknehmen, ne? Ist klar. Ja. Und sie hat sogar den Bruno Kreisky Sonderpreis für das politische Buch Hass im Netz 2016 bekommen. Auf jeden Fall hat sie die Leute da beschrieben, schon, sagen wir, ziemlich abwertend. Auch, und sie hat aber nie was damit zu tun gehabt. Und ich denke mal, dass sie da einfach jeden Tag mehrmals mit einer Fresse vorbeigegangen ist, ja. Ohne guten Tag zu sagen oder sowas und immer irgendwie direkt dran vorbei und immer sitzen die Leute draußen und sagen schönen guten Tag zu ihr und so. Ne? Und jemand hat sich an gesagt, komm, wir wischen dir mal einen aus. Sie soll mal eine kleine Lehre, weiß ich nicht, eine Lektion erteilen oder so. Ja, und sie hört einfach nicht auf. Weißt du, sie lernt es nicht. Sie versteht die Lektionen nicht. Sie nimmt es, sie geht immer weiter und will nochmal klagen und nochmal klagen und Geld sammeln und klagen und so weiter. Erziehung durch Belästigung. Man sollte das einfach mal begreifen. Das ist das Patriarchat. Ja, einem es ist Deckel auf jeden war, Fall, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wenn das normale Menschen wären, die das irgendwie erzählen, ich meine, mir so persönlich, dann würde ich es glauben, aber irgendwie, ich mache daraus einen Vortrag und es ist zufällig, unterstützt es genau den gleichen Scheiß, den ich sowieso die ganze Zeit erzähle und wo ich Politik gern mitmachen will. Ne? Also, ja. Genau. Muss ich nicht haben. Also, das sieht schon ziemlich gemacht aus. Ich habe da unter dem Vortrag von Herrn Maurer auch die Kommentare mal durchgelesen. Da waren offensichtlich viele Österreicher bei, die ihr also einiges übel genommen haben. Irgendwelche Fotos, die sie dann wo veröffentlicht haben, wo sie mit dem Mittelfinger drauf war. Und ja, verschiedene Sachen ihr vorgehalten und wir verlogen und so weiter. Also ja, die ist ganz gut dabei im Austeilen, auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl. Wie gesagt, ich habe das erste Mal von der gehört, als sie so ein Bild geteilt hatte, da mit Meletias irgendwie. Ja. Ja, genau, es kam da auch vor, war da auch mit verlinkt, dieses Foto von ihr auf Twitter mit den Meletias. Und das war vor der ganzen Aktion, also muss man nicht erzählen. Sie war sowieso so drauf, ganz genau. Aber Frauen sind doch auch irgendwie die Mehrheit eigentlich. Ne? Mhm. Dann ist das doch Punching Down mit den Maltiers, oder? Ich weiß nicht, was ist da so der Gesamtvolumen oder so gemeint? Die Brotnik ist auch beim Internationalen Journalismusfestival in Perugia, Italien anwesend. In 2020, da will ich hin. Ja, ich meine, wir haben ja auch die schon gehabt, bei irgendwelchen Landesmedienanstalten, die wird ja groß rumgereicht mit diesem ganzen, ich erkläre euch mal den Hass im Netz. Also, die hat null Plan. Ich meine, wenn man in so einem Vortrag zu diesem so einem Kram irgendwie Gorka ranzieht als besonders gutes Medium, das es besonders gut macht in den Kommentaren im Internet. Also, das ist ein absolutes Armutszeugnis. Also, oh, apropos Gorka, habt ihr die Neuigkeiten über Salon.com gelesen? Sie haben irgendwie so einen Notverkauf jetzt versucht. Für 5 Millionen Dollar wollen sie die Webseite loswerden. Sehr gut. Und vor ein paar Jahren war die noch 140 Millionen wert. Und jetzt hoffen sie, dass sie 5 kriegen. Ja, will ich noch ein bisschen warten, das Investor. Wahrscheinlich ist dann für 5 irgendwann ohne Millionen dran. Für 5 Dollar, ja. Kaufen wir, lenken wir auf Weltraumaffen um. I'd buy that for a dollar. Ach ja. Ja, mein Lieblingsspruch war immer noch der, mit dem nicht lächerlich machen, auch wenn es lächerlich ist. Also. Ja. Oh Gott. Ja gut, Leute. Ich hoffe, ihr habt es überlebt. Ja. Das war erst der erste Streich. Genau. Die Republika wird uns noch ein wenig begleiten. Das befürchte ich auch, aber jetzt, also diese ganzen Leute, die da aufgetreten sind, der Präsident und diverse Politiker und so, das ist ja wirklich keine Show mehr für jedermann oder so, ne? Und ich darf doch mal dran erinnern, wenn du da jetzt ganz normal im Publikum sitzt und privat dahin gekommen bist, hast du 200 Euro gezahlt? Nee, noch mehr. Wenn du als Business-Gast da, nee, 200 waren es dieses Jahr, 199. Das ist aber teurer, glaube ich, oder? Ich glaube, ja, die hatten das doch irgendwann mal, dass selbst dieses Hartz-IV-Ticket irgendwie, die hatten noch mal so ein Hartz-IV-Ticket für über 300 Euro. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht geändert haben. Also dieses Jahr war es normales Ticket 200, Business-Ticket 700 Euro. Okay. Hm? Ja. Nur mal so, damit man weiß, was das kostet, sich aber von der Frau Brodnik hier so einen Vortrag halten zu lassen. Ja, da sind jede Menge Journalisten, ne? Das ist ja so das Hauptding da irgendwie. Ja, das darf man nicht vergessen. Wenn die Republika anschauen, das ist zwar alles lustig und so, aber eure Lokaljournalisten von eurer Lokalzeitung, die fahren dort alle hin, weil sie sich darauf freuen und weil sie sich das angucken. Ja, ich weiß ja, die Leute, das alle die machen, hingehen. Ich kann halt alle, nur sagen, jeder Einzelne, das ist Pflicht, eigentlich jeder verstehe ich Einzelne. Das, ich kann halt nur sagen, dass es bei mir aus Hannover halt jede Menge von den Leuten waren, die ich irgendwie bei Twitter da habe, wo ich mich dann gewundert habe, warum die da dann in Berlin rumrennen, wenn das Hannover Lokaljournalisten irgendwie sind, ja. Aber Hannover Lokalpresse ist ja eh SPD hier, Matzak, Konzern. Ne, also kein Plan, ob das vielleicht auch ein bisschen was Besonderes ist, aber ja, es sind auf jeden Fall jede Menge Journalisten und das merkt man ja auch. Also diese ganze Narrative, auch diese Periodengerechtigkeit, wo wir uns ja vor Jahren schon mal drüber lustig gemacht hatten, das war ja sofort auch überall. Was meinst du mit Periodengerechtigkeit? Ja, dass es doch so ungerecht ist mit den Tampons und der Steuer und so weiter. Oh mein Gott. Ja. Da hat er ja so einen Vortrag gehalten auf der Republika und zack, ging das quer durch sämtliche Medien. Also. War auch dieses Jahr wieder Thema. Dass die Frauen wollen jetzt endlich die Sachen umsonst haben. Und wir hatten heute wieder eine kleine Weisheit aus dem Vortrag der Brodnik. Der linken Geisteswelt inhärent ist außerdem der Glaube im Besitz letztgültiger Wahrheiten zu sein, die einmal von der breiten Masse als solche akzeptiert in ein goldenes Zeitalter führen. Die richtigen Witze auf die richtigen Leute machen, nach dem progressiven Stack. Und dann wird die Gesellschaft sich schon richten. So ist es. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Für das große Gute. Für das große Gute. Kulturmarxismus. Zerschmettert den Kulturmarxismus. Inselideologie. Wusstet ihr, dass es in Österreich eine Stadt gibt, die Insel heißt? Ah, Admiral Insel Akbar. Die sind und alle Ideologie. Angehörige der Inselideologie da auf jeden Fall, ja. Panditocracy. Lasst euch nichts vom Seemann erzählen. Clown World Order. Sein Name ist Yuri Besmenov. Tschüss, bis Sonntag. Tschüss. Kulturmarxismus.